Wenn Kinder spielen, so sagt man, lernen sie fürs Leben. Sie beginnen die Welt zu begreifen und ihre Persönlichkeit zu entwickeln. Warum spielen dann Erwachsene? Was steckt hinter dem Spieltrieb der Erwachsenen, der in letzter Zeit viel freizügiger und intensiver als früher zum Vorschein kommt? In den Spielzeugläden sind Spielecken für Erwachsene fast schon selbstverständlich geworden. Und auch die Spieleerzeuger des In- und Auslandes haben sich auf die neue Welle eingestellt. Man erinnert sich als Erwachsener gerne an dessen, was man als Kind gemacht hat. Und das nennt man ja gemeinhin Nostalgie. Man kennt nun zweierlei grundsätzliche Typen der Spiele. Das strategische Spiel oder Geschicklichkeitsspiel, in seiner extremsten Form vielleicht als Beispiel im Schach gegeben. Es kommt also nun wirklich nur darauf an, wer spielt besser, der ist der Sieger. Und auf der anderen Seite das reine Glücksspiel, zum Beispiel das Roulette, das als Heimroulette auch eine steigende Beliebtheit hat. Dort ist nur der Glücksfaktor entscheidend. Die Geschicklichkeit spielt keine Rolle. In der Wirtschaft geht man den wahren Ursachen des Spieltriebs bei Erwachsenen kaum auf den Grund. Alltagsansicht ist, Erwachsene spielen, weil sie mehr Freizeit haben, weil sie die Langeweile fürchten oder weil sie die bei der Arbeit weitgehend fehlenden Erfolgserlebnisse im Spiel anstreben. Doch nicht nur die Spielwarenbranche, auch die Psychologen sind weitgehend ratlos, wenn man sie nach dem wahren Sinn des Erwachsenenspiels fragt. Es gibt kaum wissenschaftliche Forschung über das Spielen der Großen. Jeder Mensch befindet sich sein ganzes Leben hindurch dauernd in einer ganz bestimmten Bewusstseinslage. Diese Bewusstseinslage ändert sich in einem sehr drastischen 24-Stunden-Rhythmus aus Schlaf- und Wachzustand. Aber wie neuere Forschungen gezeigt haben, ändern sich diese Bewusstseinslagen auch, wenn wir wach sind. Sie sinkt und steigt. Und mit diesen Veränderungen verändert sich auch unser gesamtes Leistungsverhalten. Jeder Fehler etwa, den wir während einer Dauerleistungsaufgabe machen, ist letztlich Ausdruck eines Nachlassens dieser zentralen Steuergröße. Die Psychologie hat sie Aktivierungsniveau genannt. Wir können dieses Aktivierungsniveau nicht zuletzt auch durch unser Verhalten selbst beeinflussen. Und wenn dieses Verhalten nicht zweck- und zielgerichtet, also Arbeit ist, dann ist die Antwort der Experimentalpsychologie, also Spiel als willentliche Veränderung des Aktivierungsniveaus. Wir spielen, um Langeweile zu vertreiben, soll heißen, um zu niedrige Aktivierung anzuheben. Oder umgekehrt, um zu entspannen, soll heißen, ein zu hohes Aktivierungsniveau zu reduzieren. Die Frage, welcher Erwachsene welches Spiel aus der großen Auswahl vorzieht, ist leicht zu beantworten. Die sogenannten außengesteuerten Menschen, also alle, die an Zufall und Glück und Schicksal glauben, bevorzugen Glücksspiele oder zumindest Spiele, in welchen der Zufall dominiert. Die innengesteuerten, also alle, die die Welt nach eigenen Vorstellungen beeinflussen wollen, werden zum Intelligenz- oder Geschicklichkeitsspiel greifen. Wie auch immer, der Umsatz im Erwachsenenspiel in Österreich erreicht pro Jahr 100 Millionen Schilling. Eine Größenordnung, die nicht mehr als sinnlose Spielerei abgetan werden kann.